Nummer 4. Sie hören folgenden Tipp im Radio. Sie haben am Wochenende noch nichts vor? Wie wär's mal mit einem Museumsbesuch? 47 Museen öffnen in Dresden ihre Türen zur Museums-Sommernacht. Ein Netz aus Shuttlebussen und historischen Straßenbahnen verbindet an diesem Sommerabend Dresdens einzigartige Museumslandschaft und lädt auch Museumsmuffel ein, Neues zu entdecken. Lassen Sie Ihr Auto ruhig zu Hause. Die Eintrittskarte berechtigt nicht nur zur Nutzung der Shuttlebusse, sondern auch zur Fahrt mit allen Verkehrsmitteln im Verbundraum Oberelbe.